Du, keine Heldin, die Hosen aber immer an. Sie erobert die Welt, dass keiner widerstehen kann. Schmerz und Lust liegen eng nebenan. Kaum verliebt und dann scheu, ahnt nicht, was es bringen kann. Kaum verliebt und dann scheu, ahnt nicht, was es bringen kann. Ein Partyglück kommt selten zurück im Angesicht von Cola und viel Rum. Die Nummer preisgegeben, das Herz bleibt stumm. Beim Dating alles viel zu blass, ist auf Dauer viel zu krass. Denn sie wünscht sich einen Lover, gern Mann, der sie auf Händen tragen kann. Oh, sie wünscht sich den Lover, gern Mann, der sie auf Händen tragen kann. Gern und Mann, der sie auf Händen tragen kann.